S Urge Oh yeah. Schade, ihr Freaks erinnert euch von meinem Namen wie aus einer Futterkrippe. Ich rap über Rap, andere Rapper rappen vom Mutterficken. Eine Zeile und ihr seid ewig down wie ne Unterlippe. Macht so weiter, kein Ding, ihr könnt euer schon verticken. Mein Ding, es ist nicht egal, du hörst diese Bass, muss man in deinem hören, wie wenn mein Dick in ne Pussy eindringt. Dieses Game ist Psycho wie Shining. Und ich check Nicholson, du bist unterentwickelt und kümmerlich. Und noch dümmer als dumm und dümmer, ich zertrümmer dich Fisch. Werde mit jedem Battle größer, als wärt ihr Dünger für mich. Ihr geht zwar unter, doch es kümmert mich nicht. Mein Appel geht in die Geschichte ein, wie Jesus und seine Jünger zu Tisch. Mal man, hör diesen Text und lauf frisch weg. Denn ich bitte stampfen das Game ja aggressiver als ein Tyrannosaurus Rex. Was wollt ihr machen gegen 1000 Tracks? Mit ein paar Alben, das wie Lampen, die man nächtelang laufen lässt. Energieverschwendung, glaub mir, wir sind nie zu Ende. Optik Records, wie verändern dieses Land hier wie die Wände. Bringen euch Glück und überschütten euch Nerds mit Gold von unseren Lippen. Urge, sie nannten die Mücke, yes! Diese Tüten sind übertrieben am Rhyme und seht es im TV und liest es in der Zeitung. Sie bringen die Stücke live und spitten euch Krücken weg. S.A. Short Urge, sie nannten die Mücke, yes! Diese Tüten sind übertrieben am Rhyme und seht es im TV und liest es in der Zeitung. Sie bringen die Stücke live und spitten euch Krücken weg. S.A. Short Urge, sie nannten die Mücke, yes! Ich bin irgendwo zwischen Hühnern und Ziegen. Ihr dummen Rapper seid die Küken, die üben zu fliegen. Und diese Szene ist ein Bauernhof. Jeden Tag ist die Trauer groß. Jeder Part von mir Power, no. Kein Respekt, ich bedauer bloß. Stopp, bitte nicht mehr Rhyme, ich bin top. Bitte geht jetzt heim, ihr bemüht euch. Doch klingt wie ein kleiner dünner Cock in einem fetten Vibe. Push it, nichts kommt an. Ihr turnt mich ab wie ein Mann, der versucht sich selbst zu rammen. Und ey, alles was ihr macht ist Bullshit. Wir sind Macht Clip. Und schießen die Sätze wie glühende Kugeln und fressen und fühlen die boomenden Bässe. Ihr Crew seid vergessen, ich schwör, ich mach 10 von diesen Tapes. Wenn ich Bock hab, deutscher Rap ist versteift. Kommt klar, legt den Stock ab und ich spuck und leg euch Lampen in Stücke. Jetzt O-R-A-B-S, Urge, sie nannten die Mücke, yes! Diese Tüten sind übertrieben am Rhyme und seht es im TV und liest es in der Zeitung. Sie bringen die Stücke live und spitten euch Krücken weg. S.A. Short Urge, sie nannten die Mücke, yes! Diese Tüten sind übertrieben am Rhyme und seht es im TV und liest es in der Zeitung. Sie bringen die Stücke live und spitten euch Krücken weg. S.A. Short Urge, sie nannten die Mücke, Alter, yes! Alter, ist der Knaller, den Korken aus Sektflaschen. Wenn wir Tracks machen und damit alle Rap-Affen wegklatschen, da wir dazu das Recht haben. Wir haben keine Zeit für euch und so dämliche Drecksfragen. Schau, wir sind sau busy und kurz angeboten wie Sexsklaven. Es sind keine Testphasen. Es geht Hardcore nach vorn wie ein Nashorn mit Songs, die sich im Fall vom Abdomen in den Arsch bohren. Ich vergleich sie immer sehr gerne mit Stahlrohren, die, weil sie Bock haben, in deinen Kopf gerade ein Loch schlagen. Also, bitte schieb kein Dicken, denn wir sind Chiefs im Splitten wie G's im Rippen. Und an uns kommt niemand vorbei wie ein Riesentitten. Wir kombinieren hier einfach nur Stil mit Wissen und können euch deswegen unglaublich easy ficken wie miese Flittchen. Tja, und ihr hört die Mucke von dieser Burner-Truppe und ihr denkt sofort, wir sind Killer wie Chucky die Mörderpuppe. Es tönt wie Hulle und es reißt euch scheiß Toys in Stücke. Also fragt euch, hört ihr Birds oder hört einfach nur Mücke. Diese Tüten sind übertrieben am Rhyme und seht es im TV und liest es in der Zeitung. Sie bringen die Stücke live und spitten euch Krücken weg. S.A. Short Urge, sie nannten die Mücke, yes! Diese Tüten sind übertrieben am Rhyme und seht es im TV und liest es in der Zeitung. Sie bringen die Stücke live und spitten euch Krücken weg. S.A. Short Urge, sie nannten die Mücke, yes!